Erde, keine Gefühle, schwieriger Beton, keine Farben, nur noch Grau. Plastikkultur, schafft Aggression, Mord. Da, schon wieder sitzt man. Und der da ist blau. Wir brauchen keine Kniste und keinen neuen Parkhausbau. Atomwerk, AKWs, Flugzeuglärm auf dem Schrottplatz. Smoke, Stank, ich krieg keine Luft. Politiker, Smile, Wirtschaftsmeil. Da, ein Himmel verschmutzt. Mensch, der raus hat der Klippe. Jede Fließt und verblickt. Hat ihre Menschen der Kippe. Militärkolonne, Panzerfaust. Ein geiler General an seinen Ohren erhängt. Die Friedenstaube hat verpennt. Ein Staatsaler stürzt ab mit dem Parlament. Da, ein Himmel von Schuschützer mit dem Knüppel in der Hand. Verteidigt allein sein Stückchen Land. Kein Leben, tot die Stille. Keine Gefühle, schwieriger Beton. Keine Farben, Plastikkultur, schafft Aggression nur. Ja, schon wieder ist es nur. Und der ist blau. Wir brauchen keine Knäste und keinen einfachen Fall. Musik.